Guten Abend, liebe Hörspielfreunde. Mit seinem Stück »Das große Schweigen« führt sie der in Hamburg lebende Autor David Julian Chodziewicz in die Labyrinthe des Hörspiels. Reiz, Überflutung und Hören als Seinsform sind die Themen, mit denen die Redakteure A und B nach Irrwegen endlich auf Sendung gehen. Zur Entspannung bieten sie das große Schweigen an. Eine Übung, die besonders im Hinblick auf die Einschaltquote nicht problemlos ist. Das große Schweigen, die neue Kommunikationsform am Ende aller Worte. Oder doch nur ein Hörspiel, eines unter vielen, das die innovationswütigen Hörspielschaffenden ins Gefecht senden, um die Einschaltquoten im täglich wachsenden Programmdschungel zu steigern. In seinem Hörspiel wirbelt David Julian Chodziewicz einiges durcheinander. Banale Geschichten, tiefsinnige Sprüche, anspruchsvolles Kunstgeschwätz. Eine paradoxe Situation entsteht, denn es bleibt die Frage, lässt sich im Schweigen nicht am besten hören? Das große Schweigen. Hörspiel von David Chodziewicz. Regie Norbert Schäffer. Abgemacht. Dann fangen wir mit der Reizüberflutung an. Und dann das Hören als Seinsform. Hervorragend. Vielleicht sollten wir von weg noch etwas zur Entspannung bringen. Gute Idee. Soll ich das? Moment mal. Und darauf der Karl Mohr. Genug. Bis hierher, Natur. Jetzt fängt der Mann an. Auch ich bin der Mordbrenner einer. Und Ihnen entgegen mit Majestät, euer Hauptmann. Mit dem Schwert wollt ihr mit eurem Hauptmann rechten, Banditen? Jetzt mit gebietender Stimme. Streckt die Gewehre! Euer Herr spricht mit euch! Oh Gott, was war das? Die falsche Tür. Vielleicht hier. Infernalischer Hustenanfall. Wir leben auf dem Grund eines Luftmeeres. Die kilometerdicke Schicht übt einen Druck von 1 Kilogramm auf jeden Quadratzentimeter unseres Körpers aus. Bitte absolute Ruhe! Frau Finke, wo bleibt der Kaffee? Was haben Sie denn da grässliches Gutes? Was? Was machen Sie denn da? Oh, ich schreibe Hörspiel. Kilometerdicke Schichten. Wo bleibt das Salz? Hörspiele. Das Hören im Übrigen scheint uns dem Fühlen aufs engste verwandt. Folgten wir dieser Logik bis ans Ende, dann müssten wir zugeben, Hörspiele, dass wir gar nicht leben. Also, mit der Entspannung. Ich habe da ein Buch mit ganz tiefenwirksamen Übungen. Tiefenwirksam? Nimmt es nicht allzu viel Raum in Anspruch? Nein, gar nicht. Man kann es auf kleinstem Raum. Sie Komiker, wie viel Zeit? Wieder falsch. Hier müsste es sein. Ja, nun, Veranstaltung findet man aber nichts. Nein, nun, ja. Ach Gott, dieses Manuskript von Köhler, scheußliche Angelegenheit. 3 Monate lag es oben auf in der Schublade. Was machen Sie denn Kaffee hier? Kaffee trinken. Den Zucker holen. Ja, und sonst, wenn Sie nicht gerade Kaffee trinken? Wir trinken immer Kaffee. Und machen Hörspiele. Hörspiele. So, jetzt aber. So, wer fängt nun an? In 3 Gottes Namen. Aber lassen Sie mir die Überleitung zur multimedialen Welt, ja? Sie alter Überleiter, wir sind im Studio. Tatsächlich? Ja. Und Sie? Was machen Sie gerade? Sie hören. Ein Hörspiel. Jetzt hören Sie etwas, weil ich ja spreche. Ein Hörspiel. Aber jetzt. Jetzt haben Sie gerade nichts gehört. Oder hören Sie doch etwas. Auch wenn aus dem Radio nichts kommt, entfernte Stimmen, Schlagermusik aus offenem Fenster. Die Welt ist Klang. Was hören Sie? Das Rauschen der Großstadt? Das Rauschen im Walde? Das Rauschen im Radio? Schalten Sie ab. Nein, nicht das Radio. Schalten Sie innerlich ab. Ja. Gut. Hoffentlich haben Sie kein Rauschen im Radio. Unangenehm, so ein Rauschen. Möchten Sie die Sendereinstellung korrigieren? Wir machen eine kleine Pause für Sie. Jetzt. Jetzt besser? Also, entspannen Sie sich. Nein, noch eine Pause machen wir jetzt nicht. Wenn Ihre Antenne nichts taugt, ist das nicht meine Schuld. Sie möchten ein Hörspiel hören. Also konzentrieren Sie sich. Seien Sie ganz bei uns. Wenn Ihnen das leichter fällt, sind Sie ganz unkonzentriert. Was ist das? Leben. Was ist Sterben? Gibt es eine Seele? Seien Sie mal ein bisschen locker. Sie wollen schließlich ein Hörspiel hören. Dafür müssen Sie einschalten. Und abschalten. Sie wissen schon. Bitte. Also, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigen Sie. Mein Kollege meint, Sie müssen sich öffnen. Der Mensch kann sich heutzutage ja auf nichts mehr konzentrieren. Und wenn da einer den Rat gibt, sich zu konzentrieren, dann muss ich dem ganz aufrichtig sagen, wahre Konzentration. Das hieße, wirklich in der Mitte zu sein, ruhig und verankert zwischen Himmel und Erde, ganz bei sich und doch ganz im Raum, innerlich wie äußerlich unbewegt, entspannt, aber aufmerksam, immer... Sicher, sicher. Aber unsere Sendung... Diese Sendung, ganz genau, muss... ist doch auch nur ein Teil der allgegenwärtigen Reizüberflutung. Da setzen Sie so alberne Effekte ein, diese Empfangsverschlechterung. Also, aber um die Leute zu packen. Die Leute sind doch randvoll. Die können sich nicht mehr konzentrieren auf ein so anspruchsvolles Medium. So kommen wir nicht weiter, passen Sie auf. Ich habe eine Idee. Ja? Wir sind gleich einmal ganz still. Wir schweigen. Wir... Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir geben Ihnen Zeit. Entspannen. Sammeln Sie sich. Konzentrieren Sie sich. Bitte, bitte jetzt. Das Hörspiel will... Noch nicht. Wer ein Hörspiel hören will... Bitte, bitte. Immer... Sicher. So. Unser Thema heute, das Hörspiel. Welche Zukunft hat diese noch junge Kunstgattung? Droht dem Hörspiel der Tod im Kindbett? Welche Chancen hat das Mauerblümchen-Hörspiel im rauen Wind der Reizüberflutung? Eine grässliche Wortflut erdrückt den Menschen von heute. 71.556 Wörter aus Massenmedien verbraucht beispielsweise der Durchschnittsamerikaner täglich. Davon liefern ihm alleine Rundfunk und Fernsehen 89%. Das sind über 5.000 Wörter pro Stunde Wachsein. Oder fast 2 Wörter pro Sekunde. Diese Zahl hat sich von 1960 bis 1990 um 70% erhöht. Wo bleibt die besondere Aufmerksamkeit? Die visualisierende Eigenarbeit des Rezipienten, die das Hörspiel fordert? All die bunten Bilder, die schnellen Schüsse. Sex, Lügen, Video. Titel, Thesen, Temperamente. Wein, Weib. Gesang? Das Leben eine Piepshow. Wie soll